Ist die letzte Chance heute Abend, Lumpur Kampung ist morgen wieder uns verlassen, war nur ein paar Tage hier, also wenn er möchte. Ihr wisst ja, wie man aus dem Ajahn ein gutes Dhamma rausquetscht, ist, indem man die richtigen Knöpfe drückt, die richtigen Fragen stellt. Das hat er jetzt nicht gesagt, das sage ich jetzt. Von daher. Ja, weil sonst gibt es heute nur Basalau. Mein Lore. Lu. Lore. Ah, Basalau fang. Vom Go. Fang auch, ne? Mai Po wird ja bläger. Nicht dir. ไม่ได้ว่าอะไรว่าให้ใจสบาย อันนี้เข้าใจครับ ก็คือกันนั่นแหละให้ใจสบายกินสบายอยู่สบายตัวในมาปฏิบัติประจำเนี่ยดอกสิทธิ์ อะไรนะ มาประจำเนี่ย ไม่เป็นครั้งที่สาม เป็นครั้งที่สาม ครั้งที่สามเป็น บ้านเขาอยู่ไหนน ภ ะ รรยาของคนที่ทำไฟฟ้ากับที่บ้านเรา เป็นครั้งที่สามเองบ้านอยู่นี่นี่อยู่ไกลไหม Stambach, ne? Du bist von Stambach, ne? Oder? Genau. Bahn Jukai, bei mal 10 Kilo. 10 Kilo, ja. Ja. Für mich ist das alles noch relativ neu. Ah, das ist sehr interessant. Tokia, man yang ben sing mai. Yang mai kai, mai kai. ทำเรื่อยๆ. ทำบ่อยๆ. Das ist okay, einfach, wie du kannst, weitermachen, beständig und dann ergibt sich schon was, sagt Wir brauchen den Körper, um das Herz friedvoll zu machen. Wenn der Körper nicht friedvoll, oder wenn der Körper nicht in Ordnung ist, dann ist es schwer, das Herz friedvoll zu machen. Aber es war mir auch für mich eine gute Lektion, den Körper irgendwie aus mehr und mehr Distanz zu betrachten und zu sehen, dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, auf den Körper. Bhagwa ben gan son li ti langkai mai sabai bhagwa tong mong langkai ben sing ti au nae non mai nae. คือเราก็อย่าไปเป็นทุกข์กับมันมากเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกสิ่งอย่างเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีเกิดมันก็มีแก่มีเจ็บมีป่วยมีไข้อย่างนี้แล้วแต่ใครจะเป็นมากเป็นน้อยนั่นก็ต้องพยายามดูอย่าไปวิตกทุกข์ร้อนมากก็ไปหาหมอเป็นประจำมีหมอดูแลส่วนจิตใจแล้วก็พยายามให้มีความสงบอย่าไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรมากเลยก็โลกมันก็จะผ่อนคลาย Körper ist die Natur des Körpers. Das ist Körper, die werden geboren, die werden alt, die werden krank und irgendwann sterben sie. Aber es heißt nicht, dass wir nicht, wenn wir krank sind oder der Körper droht auseinanderzufallen, wir nicht doch einen Arzt aufsuchen sollten, um uns um diesen Körper zu kümmern. Aber was das Herz anbelangt, ne, darum geht es, das Herz beständig zu trainieren, den Geist zu schulen. ถ้าร่างกายป่วยด้วยใจก็ป่วยด้วยมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปด้วยมันก็ยิ่งผสมกันเข้าไปยิ่งโรคภัยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไงถ้าใจเราสงบนิ่งดูเห็นเป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายส่วนนั้นเนี่ย wenn der Körper wenn der Körper krank ist und der und das Herz oder der Geist auch Herz und Geist ist immer synonym also so kann man so synonym sagen Herz oder Geist auch krank ist, dann ist es umso mehr leidhaft, wenn der Körper krank ist. Aber wenn wir unser Herz, unseren Geist trainiert haben, ihn geschult haben, den Körper als das zu betrachten, was er wirklich ist, dann und in dem der Geist halt friedvoll weilen kann, selbst wenn der Körper auseinanderfällt, dann sind wir gut bedient. Dann haben wir was erreicht. มันต้องเข้าใจธรรมะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับ เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดนี่มันก็เป็นทุกข์มากเพราะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือความเจ็บป่วยไข้อะไรทั้งหลายความแก่ความชราความสิ้นความเสื่อมของร่างกายก็ถือว่าเป็นธรรมชาติงั้นถ้าเราเข้าใจทำใจให้เข้มแข็งให้รู้ตามความเป็นจริงมีจิตที่ปล่อยวางตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นวิตกทุกข์ร้อนใจก็สบาย In dem Maße, in dem wir lernen, den Körper als Anicca, als vergänglich, leidhaft und nicht selbst zu betrachten, in dem Maße, in dem wir die Natur des Körpers anerkennen, findet der Geist Frieden oder findet das Herz Frieden. Und vergessen, Domenico, so war auf dem Laufenden. Ja, wir geraten dann nicht in die heißen Gedanken oder in diese aufgeregten Geisteszustand. บางคนเป็นนิดเดียวโอ้ยวิตกทุกข์ร้อนมากนี่แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนี่ก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่ามันจะเจ็บป่วยไข้เฉพาะเราคนทั้งโลกนี่ทั้งหญิงทั้งชายคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวคนทุกข์คนยากคนมั่งคนมีก็เหมือนกันอยู่ในสภาพเหมือนกันที่มีความเจ็บป่วยไข้เหมือนกันนี่คือสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังนั้นตามเหมือนกันทุกคนถ้าเราเข้าใจในเรื่องธรรมะนี่มันก็ไม่มีความทุกข ์ manche Leute die haben und die erfahren nur ein kleines bisschen Leid ein kleines bisschen Schmerz oder irgendwas geht schief mit dem Körper und schon überrennt sie das Leiden und die fangen an sich irgendwelche Gedanken zu machen und sich Sorgen zu machen und fangen an also das Herz bleibt einfach nicht stehen. Ne? Sie werden vollkommen hinweggespült und mitgerissen von dem Leid des Körpers. Und in dem Maße, in dem jemand eben diese Wahrheit des Körpers studiert hat und damit geübt hat und sich damit angefreundet hat, dass es eben die Natur des Körpers ist, krank zu werden, alt zu werden. In dem Maße sind Leute dann auch unter recht extremen Bedingungen in der Lage, gelassen und ruhig und eigentlich ganz froh zu bleiben. Man sagte doch, dass angesichts dieser Wahrheit so Unterschiede wie alt und jung und Mann und Frau keine Rolle mehr spielen, reich und arm, das spielt ja keine Rolle mehr, da sind wir alle gleich in der Richtung. Ja. Ich denke, man bin bei Tam Tamachat. Man konnte Gott befühlen Tamachat, ja. ไม่ยอมรับหามาบุญไม่ช่วยอีกมาทำบุญแล้วทำไมไม่เห็นมาช่วยทำไมต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้ถึงคนไทยบางคนทำบุญได้ไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโทษบุญนี่อย่างเงี้ยนี่มันไม่ใช่นี่คือมันเป็นไปตามสังขารของโลกทั้งหลายที่มันต้องมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการแก่การเจ็บป่วยไข้เป็นโรคเป็นภัยในร่างกายของทุกคนแล้วแต่ใครจะเป็นมากเป็นน้อยหรือไม่เป็นนั่นแหละก็ตรงนี ้มันจะลด ยอมรับสภาพจิตใจได้ก็โอเคก็สบาย manche Leute die versuchen gegen diesen Strom der Natur anzukämpfen sie wehren sich gegen diese Dinge und den sagt den Thailand manche Leute die versuchen Verdienste zu erwerben die versuchen Gutes zu tun aber die tun es mit dem falschen Motiv oder aus dem falschen Motiv heraus, indem sie nämlich Gutes tun und Verdienste erwerben und sich davon erhoffen, dass der Körper gesund bleibt und nie krank wird oder jung bleibt und nie alt wird und nie stirbt. Und das ist natürlich das die falsche Herangehensweise. Also Gutes tun, Verdienste erwerben ist gut. Die bringen uns gute Früchte, gute Resultate, aber wir können damit nicht die Natur dieses Körpers, die Natur der gegen die Natur ankämpfen. มันเกิดขึ้นเราก็ดูแลรักษามันจะหายก็หายมันไม่หายก็หายนี่ก็คือใจแล้วมันสบายหลวงพ่อจ่าใช่ไหมมันจะหายก็หายมันก็หายก็หายคือใจแล้วมันมีทุกข์ไงโอ้ยทำไมไม่หายสักทีไม่อันนี้สักทีเนี่ยมันก็ทุกข์ไงเนี่ยคือหมายถึงว่าทำใจของเราให้มันปล่อยวางได ้ when Krankheit oder Probleme auftauchen mit dem Körper, dann versuchen wir natürlich wenn wir die Gelegenheit haben und die Möglichkeit haben, einen Arzt aufzusuchen und zu schauen, ob wir die Sachen wieder in Ordnung bringen können. Aber wenn dem dann nicht so ist, dann müssen wir halt die Einstellung entwickeln. Und da muss ich jetzt nachhaken, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gesagt. Und dann müssen wir halt die Einstellung entwickeln. Oh, wenn es besser wird, dann wird es besser. Und wenn es nicht besser wird, dann wird es auch besser. Sowieso verstanden. Ja? Und ich muss irgendwie so ein bisschen überlegen, ich will es jetzt nicht interpretieren, weil ich will da nichts irgendwo zwischenreden, aber Lumpa Bogwa, ta mai hai go, ta hai go hai, ta mai hai go hai. คือเรา ทำไมหายก็หายหมายถึงว่าอะไร หมายถึงว่าใจแล้วไม่มีทุกข ์also er sagt also das also wenn es verschwindet wenn es verschwindet verschwindet wenn es nicht verschwindet verschwindet es auch aber im Sinne, dass das Herz nicht berührt wird davon. Also der Geist bleibt cool, das Herz bleibt ruhig. Also ein bisschen Wortspiel, das kann man schlecht wissen. Ja, ist ein bisschen Wortspiel, ne? Kann man schlecht wissen. Das hat zwei Bedeutungen, das heißt einmal gesund werden und einmal verschwinden. Genau. คือการปฏิบัติธรรมเราไงปฏิบัติธรรมก็จิตเราให้ปล่อยวางไงไม่ใช่ไปหยุดตรงโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเมื่อไหร่มันจะได้สักทีอะไรเงี้ยมันได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาอย่างงี้นะนะหายก็หายไม่หายก็หายนั่นคือใจของเราที่มันปล่อยวาง ครับแล้ว nochmal wiederholt diese Einstellung ist die beste man tut was man kann wenn man nichts tun kann dann muss man halt auf sein Herz acht geben und diese Einstellung entwickeln wenn es denn verschwindet, verschwindet es. Und wenn nicht verschwindet, verschwindet es auch in meinem Herzen. การทำใจกันมันเป็นกลางไงคนมากคนเราไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอได้มากก็ดีใจพอเสียไปก็เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะพออยู่สบายก็สบายไม่ได้คิดถึงเวลามันจะไม่สบายเวลามันเจ็บมันป่วยมันไข้ทุกข์อีกแล้วนี่ทำไมเราเป็นอย่างนี้บุญก็ทำโน่นก็ทำนี่ก็ทำแล้วมันเจ็บอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรือไงเนี่ยมันไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติ die Praxis mit dem Herzen ist das Herz neutral zu machen also in der Waage zu halten in der Mitte zu halten und die meisten Leute werden so dahingespült mit den Erlebnissen, mit den Erfahrungen, die wir eben im Leben machen. Wenn es nette Dinge sind, dann fühlen sie sich toll und wenn es schlechte Dinge sind, dann fühlen sie sich schrecklich. Und so werden sie die ganze Zeit hin und her gespült bei äußeren Dingen oder den Dingen der Welt, die sich einfach immer ändern. Und jemand, der halt praktiziert, der sein Herz bewacht, der versucht halt dieses Herz neutral zu machen. Und so wird er eben bei den sich ständig verändernden Dingen in der Welt nicht so hin und her gespült und nicht so hoch und runter gerissen. นี่ก็เรียกว่าภาวนาถ้าคนไม่ภาวนาก็อย่างนี้แหละจะเอาอย่างเดียวเสียไม่เอาสุขอย่างเดียวทุกข์ไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อมันมีสุขมันก็มีทุกข์มีได้ก็มีเสียฉะนั้นภาวนาคือต้องมาคิดไว้วันนี้มันได้พรุ่งนี้มันจะไม่ได้แล้วก็อย่าให้มันทุกข์นะวันนี้มันสุขก็คิดว่าวันหลังมันทุกข์มันจะเป็นยังไงก็ทำใจไว้ไปด้วยนี่ตรงนี้คือการภาวนา das ist das was wir Praxis nennen was wir ja Praxis nennen ist eben genau das dass wir lernen uns nicht von diesen Dingen hin und her spülen zu lassen die Praxis besteht darin diese Veränderung in der Welt zwar zu sehen, aber das Herz nicht davon hinwegspülen zu lassen. Ich betonte nochmal, das ist die Essenz der Praxis, ist eben das Herz davor zu bewahren, sich von diesen Dingen hin und her reißen zu lassen, weil das ist einfach die Natur der Dinge. Das ist manchmal, manchmal, die meisten Leute, die wollen nur das Gute, das Schlechte wollen sie nicht, sie wollen nur Glück haben und das Unglück wollen sie nicht. Aber die Natur der Welt ist eben, dass es in dieser Welt sowohl Glück als auch Unglück gibt, dass es in dieser Welt sowohl Angenehmes als auch Unangenehmes gibt. Und jemand, der versucht, nur das Gute für sich zu haben und das Schlechte immer wieder zu vermeiden, der wird letztendlich leiden, weil früher oder später wird uns auch das Unangenehme berühren. Und wenn wir unser Herz aber durch die Praxis trainiert haben, dann sind wir dem gewappnet. Darf man den fragen, wie lange er schon Mönch ist? Also ja, wahrscheinlich schon sehr lange, oder? 40 Jahre. เพื่อนกันเด็ดสมุเลหมดแล้ว ยัง เพื่อนกันตายหมดแล้ว viele also seine Freunde die mit ihm ordiniert haben die sind alle schon entrobt เพื่อนที่เป็นคารวาสตายหมดแล้ว อายุเท่าไหร่60เท่าไหร่ 62 63จะเข้าแล้ว 63 ist dann darf ich noch fragen ich bin da noch leider etwas unwissendGibt es ein bestimmtes Alter, ab wann man Mönch werden darf? Also so, wie er sagt, so 23 ist er so geworden. Also gibt es da eine Altersgrenze, wo man sagt, also ab dem Alter? Mhm. Ja, เขาอยากถามว่ามันต้องมีอายุต้องอายุเท่าไหร่จึงจะบวชได้ครับ ก็บวชได้ก็20ปีไงถ้าเป็นพระ ครับ 20ปีขึ้นไป20ปีสมบริบูรณ์ครบ20ปีที่บวชเป็นพระแต่ถ้าต่ำกว่า20ปีก็คือบวชเป็นสามเณร ครับ Also ich hätte es ja auch beantworten können, aber ich wollte es halt ihn, fragen. Also man muss 20 Jahre komplett haben. Also wer unter 20 Jahre ist, der wird als Novize ordiniert. มันต้องมาปฏิบัติอยู่วัดก่อน ถ้าเราปฏิบัติแล้วอยู่ที่ไหนก็ได ้ เสียงวุ่นวายก็สงบได้ สงบก็สงบได้แต่ถ้ามันยังไม่สงบเนี่ยปุ๊บสงบมันยังไม่สงบมันต้องฝึกอยู่วัด ถ้ามัน die Gelegenheit genutzt hat oder die Umstände die günstigen Umstände in dem Kloster genutzt hat um die Praxis ein bisschen zu schulen und zu trainieren dann wenn man schon ein bisschen geschult ist dann kann man letztendlich überall praktizieren und meditieren ne? dann sind auch die Sachen nicht mehr also sind nicht mehr so ein großes Problem Während wenn jemand, der ungeschult ist, der versucht, in der Welt draußen zu meditieren, der wird halt immer abgelenkt von allen möglichen Dingen, wo uns alle Dinge ständig ablenken. Aber wenn wir erstmal ins Kloster gehen und die Gelegenheit nutzen, da uns zu trainieren, dann haben wir auch mehr Stabilität, wenn wir dann später rausgehen, draußen weiter praktizieren. Wie oft meditiert er jetzt am Tag? Also wie viel? ถ้าพูดทั่วไปนะหลวงพ่อวันละนั่งสมาธิพยายามนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง แล้วแต่โอกาสนะแต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าชั่วโมงขึ้นไปคือเรามีโอกาสเวลาไหนก็พยายามทำใน5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไรขึ้นไปก็ได้ทั้งนั้นพยายามทำใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสใจสงบสบายทำเรื่อย ๆ ไม่ใช่ว่าจะมีเวลามากๆถึงจะทำไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไม่เขาถามเพิ่งหลวงพ่อ ฉะนั้นผมก็ทำด้วยใจผมอย่างนี้แหละนั่งไปบนรถบนเรือที่ไหนก็พยายามทำไปเรื่อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมานั่งอยู่แค่ตรงนี ้ Er sagt, das kommt auf die Umstände an, also die Umstände verändern sich, ne? Aber selbst wenn viel zu tun ist oder wenn viel zu tun hat, versucht wenigstens am Tag eine Stunde mindestens zu finden, ne? Selbst wenn viel zu tun hat, ne? Aber wenn halt wenig zu tun ist, dann würden es auch mehrere Stunden natürlich am Tag werden. Aber wichtig ist halt eben, dass man diese beständig auf seinen Geist Acht gibt. Ne? Das sind halt Sachen, die man überall machen kann. Er sagte, wenn er auf dem Flugzeug sitzt oder irgendwo hinfliegt oder irgendwas macht, dann würde er halt trotzdem versuchen, darauf Acht zu geben, den Geist zu bewahren. การปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมานั่งอย่างนี้ให้มันสงบนะเดินเราก็ต้องยืนเดินให้สงบนะนั่งก็ให้มันสงบนี่ยืนก็ให้สงบนอนก็ให้สงบคือต้องทุกอิริยาบถเนี่ยต้องพยายามที่จะประคองจิตของเราให้มีความสงบอยู่ตลอดไม่ใช่จะมาอิริยาบถนั่งอย่างเดียวเดินยืนนั่งนอนทุกอย่างต้องพยายามที่จะให้มีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่ด้วย Das Ziel ist also dass man lernt in allenKörperhaltung friedvoll zu sein, also diese Ausgeglichenheit, diese Neutralität, diese Ruhe, diese innere Zentriertheit oder Ruhe zu bewahren. Und wer sich halt trainiert, der lernt halt in allen Körperhaltungen sozusagen zu meditieren. Also es ist nicht nur die formale Meditation, ne, sondern diese Schulung der Achtsamkeit, der Geistesgegenwart, dieser Training des Geistes, eine Sache, die in allen Körperhaltungen stattfindet. Und je mehr man sich halt trainiert, umso weniger spielt es eine Rolle, ob man sitzt oder läuft oder liegt oder steht. พยายามทำเรื่อยๆก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำจิตใจสงบสบายแผ่เมตตาจะค่อยนอนตื่นขึ้นก็เหมือนกันสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานั่งสมาธิชำระจิตให้ผ่องใสใจสงบไม่ใช่ไปโกรธไปเกลียดไปขึงไปเครียดกับใครมาไปก็ไปพ่นใส่เขาอยู่นนท์มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยงั้นตรงนี้เราต้องพยายามทำใจสบายสบาย versuchen, gewisse Routinen für uns aufzubauen, die uns helfen können. Das sind zum Beispiel, wenn wir in der Lage sind, am Abend, bevor wir schlafen gehen, noch zu meditieren oder, wie wir eben auch ein bisschen rezitiert haben, lernt diese Texte und lernt die Bedeutung dieser Texte, die uns auch helfen können, durch das Fokussieren auf diese Texte dann den Geist zu stillen. Und so kann man halt diese Routinen benutzen, um eine gewisse Beständigkeit oder eine bestimmte Beständigkeit aufzubauen. Wenn man abends, bevor man ins Bett geht, noch ein bisschen chantet und meditiert und liebende Güte ausstrahlt, versucht mit allen Wesen gut zu meinen, morgens den Tag damit beginnt, ein bisschen zu chanten und zu meditieren und wieder versuchen, ein Herz von liebender Güte zu entwickeln, dann sind es Sachen, die sich einfach mit der Zeit irgendwo einprägen und auf den Geist, aufs Herz niederschlagen. เมื่อตาเห็นหูได้ยินต้องมีสติกำหนดรู้ทันทีที่จะระงับดับไม่ให้มันเกิดความทุกข์ความวุ่นความวายเกิดขึ้นในจิตใจนี่คือการปฏิบัติในบททั้ง4ทั้งหมด Jemand der wirklich praktiziert, der wird versuchen überall und zu jeder Zeit in jeder Körperhaltung auf seinen Geist Acht zu geben, indem er eben mit Achtsamkeit und Gewahrsein da ist, gegenwärtig ist, wenn die Sinne Kontakt machen, also wenn wir Dinge hören, sehen, riechen, schmecken, weil das sind ja die Dinge, die den Geist auffühlen und zu mögen und nicht mögen führen. Und jemand, der also wirklich praktiziert, der bemüht sich also seinen Geist ständig unter allen Umständen, in allen Körperhaltungen gelassen und friedvoll zu halten. มันไม่ได้มีความสุขอยู่เพราะมีสิ่งมากๆๆแล้วมันสุขอยู่ที่ใจตรงนี้ถ้าใจเป็นทุกข์แล้วเนี่ยจะมีมากขนาดนั้นก็ไม่มีสุขนะนี่ถ้าใจสุขนั้นไม่มีอะไรอย่างเราพระอะไรใช่มั้ยน่ะมีบาตรใบเดียวก็อิ่มวันเดียวก็สุขได้แล้วนี่ตรงนี้ก็หาใหม่อีกไม่มีอะไร so ist es halt ne die Leute lernen von klein auf dass es glücklich macht, viele, viele Dinge zu haben. Aber das ist halt eben nicht so. Ne? Leute, die, selbst wenn sie alles Mögliche haben, sondern wenn das Herz nicht gut ist oder wenn das Herz nicht froh ist, dann können sie noch so viele Dinge haben, aber sie werden dadurch nicht glücklich. Und andere Leute, die haben überhaupt nicht viel, aber die haben halt ein gutes Herz, die haben halt Glück innen. Ne? Ich dachte, guck dir uns an, irgendwie Mönche mit einer Glatze und so einer kleinen Almosenschale und einmal am Tag was zu essen da reinkriegen. Und uns geht's auch gut. Mit dem Einmalessen ist ja auch unvorstellbar für mich. Naja, nur wir wollen mal nicht so auftrumpfen. Also wir essen schon mal zum Frühstück eine Stulle oder die Ehrwürdigen essen auch ein kleines Frühstück morgens, aber es ist halt nur bis zur Mittagszeit. Ne? Also, ja. Wobei Tametiko ist sehr strikt, muss ich sagen, muss ich ihn loben. Er versucht wirklich nur eine Mahlzeit am Tag zu essen. Ein halbes Glas Milch, ein Frühstück. Oh Gott, ich glaube, ich würde verhungern sterben, schon so. Nicht im wahrsten Sinne, aber... Ja. Ich esse mittags mehr. Du weißt, da kommt noch was, ne? Schön. Aber ตรงนี้แหละที่เราต้องมาศึกษาธรรมะกันตรงนี้แหละไม่ใช่ว่ามีมากๆมันจะมีสุขมีมากถ้าคนมีปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายมันก็ไม่มีทุกข์นะมีก็ยิ่งสบายจะใช้อะไรก็ได้สบายหลวงปู่ชาจังหวัดชายให้รู้เรื่องเนี่ยเหมือนเราได้แก้วมาสักอันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเนี่ยแก้วมันจะแตกนะจะต้องใช้มันแล้วก็ดูแลรักษาเมื่อมันแตกก็แตกไม่ใช่ใจเราแตกแต่คนไม่เข้าใจเพราะนี่แตกใจแตกเป็นทุกข์แล้วเนี่ยในนั้นที่เขามีความทุกข์เพราะเขามีมากไม่รู้อะไรเนาะที่บ้านมันจะหายบ้างใครจะไปเอาเงินใครจะไปเอาทองใครจะไปเอารถใครจะไปเอาเรือมันคือมันมีความวิตกในสิ่งที่มีอยู ่ es dreht sich für die Leute immer nur um diese Äußerlichkeiten und die Dinge die sie halt bekommen können oder kriegen können oder ansammeln können aber diese Dinge unterliegen halt dem Gesetz der Vergänglichkeit, die Tatsache, dass diese Dinge nie für ewig sind und auch nie für ewig irgendeine Form von wirklichem Glück bringen können. Da brachte dieses Gleichnis, das Ajahn Chah oft gerne gebracht hat. Wenn ich ein Glas habe, das ist mein Glas, wo ich immer draus trinke, ne? Ich weiß, das Glas bricht irgendwann. Ich muss es wissen, dann habe ich Weisheit. Und wenn ich nicht weiß, dass dieses Glas im Grunde schon zerbrochen ist, dann werde ich leiden, früher oder später, weil irgendwann wird das Glas zerbrochen. Und das ist genau der Unterschied zwischen jemandem, der Weisheit hat, der weiß, wie er mit den Dingen umzugehen hat. Also er kann diese materiellen Dinge benutzen zu seinem Vorteil. Während jemand, der keinen Dhamma hat, der keine Weisheit oder keine Wahrheit besitzt, der benutzt die Dinge, aber er kann sie nicht weise benutzen, weil er sich immer klammert. Ne? Während jemand, der Weisheit besitzt, der kann, ob wenn er jetzt jemand ist, der wohlhabend ist und der reich ist, der kann dann all diese vielen tollen Sachen, die er hat, weise benutzen, ne? Weil er eben auch weiß, ne? Früher oder später werde ich die Dinge loslassen müssen. Aber jemand, der eben das nicht weiß, ist ganz egal, ob er viel hat oder wenig hat, er wird immer leiden, ne? Weil er eben diesem Naturgesetz nicht vertraut ist. คนเรามันต้องเข้าใจในเรื่องธรรมะถ้ามีธรรมะนะก็อยู่ในโลกนี้ด้วยความสบายมีก็ใช้ไปไม่มีก็ใช้เท่าที่ไม่มีเพราะทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโลกนี้ที่เราได้มันมีอยู่นี่ไม่มีใครที่จะเอาอะไรไปได้มีบ้านมีช่องมีเงินมีทองมีรถมีเรือมีเสื้อผ้าอภรณ์ก็ประดับกันของอยู่ของกินทุกอย่างก็ใช้เมื่อเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นสุดท้ายแล้วก็ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเมื่อเราตายฉะนั้นเราต้องทำใจให้จากก่อนจากภาคก่อนภาคตรงนี้แหละที่ต้องมาปฏิบัติก็คือคนต้องมีเข้าใจธรรมะไง นั่น แหละนี่จากทุกข์อนัตตาเนี่ยอยู่ใช้ของที่มีอยู่เพราะว่าเรามีอยู่ในโลกนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ได้เอาอะไรไปไงฉะนั้นเราต้องทำใจให้มันจากก่อนจากไง แต่ benutzt immer das Wort Dhamma und das ich wollte das für dich halt in erster Linie erklären alsoDachte, wenn jemand, der mit Dhamma lebt oder der Dhamma hat, also dieser Ausspruch, was es also bedeutet, jemand, der Wahrheit oder Weisheit hat. Also Dhamma ist ein Synonym für Wahrheit, also für Weisheit, wenn man so will. Und jemand, der dieses Dhamma, also diese Wahrheit oder diese Weisheit hat, der mit Dhamma lebt, der ist jemand, der eben mit der Tatsache lebt, dass all diese Dinge, die wir in diesem Leben benutzen, uns früher oder später wieder verlassen müssen. Das heißt, wir leben letztendlich, nehmen wir aus dieser Welt nichts mit, außer eben diesem Dhamma, was eben in unserem Herzen verankert ist. Das heißt, diese Wahrheit, die einmal in unserem Herzen verankert ist, das ist etwas, was wir mitnehmen, wenn wir sterben. Und was es aber heißt, dieses Dhamma zu haben, ist, dass wir wissen, dass all diese anderen Dinge, die wir im Laufe dieser Zeit benutzen, und je weiser wir sie benutzen, umso besser, aber letztendlich können wir sie nicht mitnehmen. Das war so ungefähr. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Adivati Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammanamassani Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami.